Klaus Peymann hat Berlin im Februar den Rücken gekehrt. Der große Mann des deutschen Theaters, der am Mittwoch 80 Jahre alt wird, liebäugelte, so glaubten manche zu wissen, noch einmal mit Bochum, wo er viele Jahre erfolgreich wirkte. Trotz aller Ausbrüche und Granteleien, die zu seinem Leben gehören, wie die gelungenen und gefeierten Inszenierungen. Aber Peymann macht nicht Schluss. Nein, er geht nach Stuttgart, wo er schon einmal so von sich reden machte, mit seiner Art Theater zu inszenieren, dass sie ihn dort rausschmissen. Aber Peymann wäre nicht Peymann, wenn gerade dies, zusammen mit den Verehrungen, die ihm später in Stuttgart zuteil wurden, ihn nicht erst recht motivieren würde, es diesem Publikum noch einmal zu zeigen. Der 1937 in Bremen geborene Regisseur kehrt damit nach seinen vielen Stationen in Hamburg, Frankfurt, Bochum, am Burgtheater in Wien, zuletzt 18 Jahre beim Berliner Ensemble, dahin zurück, wo er in den turbulenten 70er Jahren seinen Teil zur Turbulenz beigetragen hat. Eigentlich wäre ich am allerliebsten Schriftsteller geworden. Und das war auch das Lebenskonzept. Mindestens Journalist. Aber ich habe dann doch gemerkt, dass das mir einfach zu einsam ist. Ich bin Zwilling und eine Art Gemeinschaftsmensch. Und dann bin ich im Grunde zufällig zum Theater geraten. Also irgendwie studierte ich in Hamburg. Und da im germanistischen Seminar sagte jemand am Freitagmorgen zu mir, Kommilitone Peymann, Sie haben so eine schöne, tiefe Stimme. Wollen Sie nicht in unserem Chor mitspielen? Philoktet von Bernd von Heisel, ein furchtbares Theaterstück. Aber ich war geschmeichelt mit der tiefen Stimme, habe zugesagt, so wurde ich Schauspieler. Und dann fiel ein Regisseur aus, der ein anderes Stück machen sollte. Das habe ich dann übernommen, so wurde ich Regisseur. Und diese Regieübernahme wurde ein Wahnsinnserfolg. Ich kriegte einen Preis vom Bundesinnenminister und wir haben in Warschau den Preis des Warschauer Herbsts gewonnen. Das war ein kleines Stückchen, der Tag des großen Gelehrten Wu. Und so bin ich eigentlich übers Studententheater dann zum Theater gekommen. Ich habe in Hamburg studiert, alles Mögliche, das konnte man damals noch, Germanistik, Soziologie, Afrikanistik und so weiter. Und dann fixierte sich das doch auf diese Theaterspielerei. Das nahm immer monumentalere Ausmaße an. In den Jahren war das Studententheater wirklich etwas, war weit mehr als Amateurtheater. Was ich jetzt erzähle, spielt so Ende 50er, Anfang 60er Jahre. Die großen Theater hatten noch keine Studiobühnen, es gab keine Werkräume, keine Malersäle. Und diese ganze Literatur, die nach der schwarzen Nacht der Nazizeit jetzt wieder nach Deutschland kam, also Camus, Sartre, die Amis, diese ganze verbotene Literatur, auch die verbotene Theaterliteratur, waren eigentlich ein Arbeitsplatz für diese Studentenbühnen. Ich habe sogar dann von einem bestimmten Zeitpunkt an vom Studententheater gelebt. Ich habe 1000 Mark im Monat verdienen können. Und man würde heute sagen, das war eigentlich eine große Aufbewegung. Man traf sich einmal hier im Erlangen, da war ein großes Festival. Man traf sich dann nach einiger Zeit in Nancy. Und da habe ich immer die ersten Preise fast jedes Jahr gewonnen, bis mir irgendjemand gesagt hat, du ruinierst sämtliche Studentenbühnen mit deinem Unmaß und deinem Größenwahn, du musst zum Profitheater. Und dann dachte ich, naja, wer weiß, vielleicht. Und habe mich dann beworben als Regieassistent. Ich glaube bei 25 Regisseuren, also die damals so angesagt waren. Peter Zadek, Palitsch, Egon Monk. Habe dann leider resigniert, das wollte mich keiner. Und dann habe ich ganz klein, klein angefangen, also in der absoluten Provinz. Dann langsam, weil der Erfolg nicht zu übersehen war, kamen dann interessantere Angebote. Ich war dann eigentlich, wie man heute sagen würde, schon bald so eine Art Shootingstar. Man reiste zu Peymann-Aufführungen nach Braunschweig, wo sonst nie jemand hinging, oder nach Heidelberg. Also es hat dann eine professionelle Sache eingesetzt. Aber was in Hamburg in der Studiobühne schon deutlich sichtbar wurde und was meinen ganzen Lebensweg eigentlich als Regisseur und Theaterdirektor geprägt hat, war das Interesse für die neuere Literatur. Ich lernte in Hamburg Hans-Henny Jahn kennen, den man zu Unrecht heute vergessen hat, ein wunderbarer Prosaschreiber. Und diese Begegnung, die sich dann fortsetzte in einer großen Aufführung noch in Hamburg von Neuen Lübecker Totentanz von Jahn, setzte sozusagen die Begegnung mit der zeitgenössischen Literatur, die eigentlich meine ganze Theaterarbeit über diese fast 50 Jahre geprägt hat. Also immer waren die Schriftsteller von Jahn bis Handke meine Weggefährten, bis Thomas Bernhard, bis Peter Turini, bis Brasch, bis Elfriede Jelinek, bis Gerlind Reinshagen und so, Achternbusch, Viele dieser Schriftsteller habe ich immer wieder ermuntert, für meine Theater zu schreiben oder überhaupt fürs Theater zu schreiben. Achtenbusch machte Filme, wollte gar nicht schreiben. Und ich habe ihn dazu gebracht, dass er dann doch eben Theaterstücke für Stuttgart und für Bochum geschrieben hat. Also das hat in Hamburg angefangen. So, jetzt war das also doch irgendwie, war ich jetzt ein Profiregisseur geworden und habe dann herumgastiert. Und vor allem kam eine geradezu schicksalhafte Begegnung im 66er Jahr. Da war ich inzwischen in Frankfurt gelandet, am Theater am Turm. Und dieses Frankfurter Theater am Turm in den 60er Jahren, das war ein Zentrum der politischen 68er Bewegung. Und wir haben damals eigentlich wir, das heißt diese ganzen jungen Leute in Deutschland, Hamburg, München, Frankfurt, Berlin, gingen auf die Straße und versuchten eben das Monopol von Springer zu brechen, die Unterstützung der Amerikaner im Vietnamkrieg, die Notstandsgesetze, die für uns das Ende der Freiheit signalisieren sollten. Da hat das Frankfurter Theater am Turm als eine Art Zentrum sich ganz deutlich in den Dienst dieser Auseinandersetzungen geführt und dementsprechend auch den Spielplan immer wieder auch diesen politischen Konstellationen in irgendeiner Weise zugesellt. Wir spielten viele linke Stücke, wie man so schön sagt, fuhren mit den Stücken übers Land, fuhren nach Opel und fort und haben versucht, die Arbeiter auf unsere Seite zu ziehen, auf die Seite der Bewegung. Das gelang natürlich überhaupt nicht. Aber eines Tages kam ein Stück in dieses politische TAT und das Stück hieß die Publikumsbeschimpfung von Peter Handke. Und diese Publikumsbeschimpfung, die mein Leben, aber auch das von Peter Handke veränderte, denn wir waren bei der Premiere sofort Stars. Er war ein Dichterstar, ich war ein Regiestar. Und diese Publikumsbeschimpfung fasste eigentlich in einer ganz ungeahnten politischen Dimension diese Jahre zusammen. Das heißt, die Revolte gegen ein bestimmtes Theater, gegen eine bestimmte Theaterkonvention, gegen ein romantisches Glotzen, wie der junge Brecht das genannt hat. Dieses Stück fasste eigentlich unsere Unruhe, die dann so politisch auch so gefährlich und staatsfeindlich sich entwickelte bei den sogenannten Terroristen, bei der RAF, war eigentlich in dem Protest dieses Stückes tief sichtbar. Das ärgert den Handgeber, wenn ich ihm sage, du Peter, du bist doch der große Revoluzzer gewesen in den Jahren. Das will er dann gar nicht sein, aber so war es trotzdem. Und der Günter Rühli, dieser bedeutende Theaterkritiker aus Frankfurt, hat mal gesagt, mit der Publikumsbeschimpfung fing das neue Theater eigentlich an. Also das war das TAT. Dann war in dieser Zeit etwas, was heute ganz und gar vergessen wurde, dass wir natürlich auch in den Strukturen unserer Theaterarbeit und unserer Theater nicht das Gleiche machen wollten wie die Vätergeneration. Die Vätergeneration hatte sich noch mit den Nazis arrangiert oder wie Buckwitz und Kortner kam zurück aus der Emigration. Aber wir wollten ein anderes Theater. Wir wollten ein demokratischeres Theater. Und so bin ich sozusagen einer der Veteranen der Theatermitbestimmung. Wir haben versucht, das in Frankfurt zu machen, das gelang dann nicht. Peter Stein hat das dann in Zürich versucht zu machen. Ich sollte dazukommen, da wurden wir schon vorher rausgeworfen. Und das führte zur Neugründung der Schaubühne am Malischen Ufer. Die ist aus dieser Bewegung entstanden. Ich war dort nur kurz, ich bin dort ein halbes Jahr gewesen. Und ich bin dann bald gegangen und habe eine Zeit lang freigearbeitet. Und dann kam doch Peter Doll, der mir schon in Heidelberg und in Braunschweig eine Chance gegeben hatte als Stadttheaterregisseur, der hat dann gesagt, du Klaus, wir brauchen in Stuttgart einen Schauspieldirektor, kannst du mich nicht retten, wenn ich jetzt nicht irgendwann einen tollen Schauspieldirektor präsentiere, dann fliege ich heraus. Der hatte so eine verführerische Art, der Doll, der hat immer so Bübsche und musste machen und so, hat immer geredet, so ein kleines, nicht unbedeutendes Männlein. Ich verdanke ihm viel, auch übrigens viel Ärger. Also wir gingen nach Stuttgart und das war eigentlich wirklich die erste Situation, in der ich auch die Macht als Schauspieldirektor in Anspruch nahm. Ich habe mich nie vor der Macht gedrückt. Vielleicht in den Jahren in Frankfurt und an der Schaubühne haben wir die Macht in Frage gestellt. Aber ich habe begriffen, dass künstlerische Prozesse und künstlerische Entscheidungen auch mit Macht zusammenhängen. Da kann ich sagen, ich trage eine Latzhose und Jeans, auch wenn ich schon weiße Haare habe, sondern es gehört dazu, derjenige, der in dieser Theaterfamilie, wie ein Familienvater, die Entscheidung, auch die negative, auch die Entscheidung, die wehtut. Dass man, du spielst die Rolle nicht, der Hamlet ist der und nicht du, die Julia ist die und nicht du. Diese wehtuenden Entscheidungen müssen gefällt werden, weil sonst verquasselt man sich. Also der Widerspruch zwischen Demokratie und einer künstlerischen Entscheidung ist existenziell. Die künstlerische Entscheidung ist eine demokratisch nicht zu vermittelbare Konstellation. Und das habe ich eigentlich, obwohl ich ja als Revoluzzer rumgerannt bin, neben Joschka Fischer oder dann in Stuttgart auch, neben dem späteren Innenminister Schily, der ein ganz toller Anwalt war für die Terroristen in Stuttgart, diese Entscheidung, Verantwortung zu übernehmen und eben auch insofern Macht auszuüben im Künstlerischen, die habe ich in Stuttgart gelernt und vollzogen. Die Stuttgarter Theaterarbeit war fantastisch. Es war eine ganz tolle Schauspielertruppe. Niemand kannte sie, niemand kannte Kirsten Dehne, niemand kannte Gerd Voss, niemand kannte Martin Schwab. Das waren Inconnus, Uli Pleitgen, Peter Sattmann, fantastische Leute, die dann mit mir zusammen in Stuttgart aufgebrochen sind, zu zeigen, dass man an einem Staatstheater, an einem Stadttheater innerhalb einer festsitzenden Struktur mit viel Subvention doch eine Art von Chaos, eine Art von Freiheit erzeugen kann. Und so wurden das wilde Jahre. Wir waren alle jung, wir waren alle verliebt. Ständig wollte sich jemand umbringen, weil ihm die Frau davon gelaufen war. Ich auch. Und wir machten Käthe Mannhardt-Bronn, wir machten einen noch heute legendären Faust. Wir spielten politische Stücke wie Zyankali. Wir waren wirklich voll dabei. Und auch das schicksalhaft, es lief parallel zu dieser Theaterarbeit der Stammheimer Prozess. Und in Stammheim saßen dann die Gefährten meiner Zeit aus der politischen Opposition. Natürlich, ich kannte die Meinhof aus Frankfurt. Die Mutter von der Gudrun Enslin war fester Abonnent in unserem Theater. Den Holger Mainz kannte ich von seinen Filmarbeiten, der dann ja im Zuge eines Hungerstreiks verstarb. Und so war es eigentlich gar keine Überraschung, dass eines Tages mich ein Brief erreichte von der Mutter von der Gudrun Enslin. Schon lieber Herr Beimann, wir sind eine schwäbische Pastorenfamilie, gehen dort in ihr Theater. Meine Tochter sitzt in Stammheim und da ist ein schrecklicher Zahnarzt. Und wir würden unserer Tochter gerne einen menschlicheren Zahnarzt zukommen, aber wir haben nur kein Geld mehr. Können Sie uns nicht etwas Geld spenden? Da waren dann, glaube ich, 60 Leute geschickt, also alle möglichen Italiener und was weiß ich. Und eben auch an mich und an Heinrich Böll und Volker Schlöndorff. Und ich habe gesagt, gut, wir schicken da 300 Mark hin. Wer was noch dazugeben will, kann das gerne tun. Das habe ich an schwarze Brett geheftet. Und dann haben wir dann 400 Mark an die Mutter von der Enslin geschickt. Und dann fuhren wir in die Sommerferien. Als ich zurückkam, stand ich auf der Titelseite der Bild-Zeitung, der Finanzier des Terrorismus. Und dann brach der Teufel über uns zusammen. Alle Welt protestierte gegen uns, sodass ich eigentlich nichts anderes konnte, als weggehen aus Stuttgart. Und fand dann in Filbinger natürlich, der dann noch früher weg war als ich, und Lothar Späth, meine eklatanten, militanten Gegner, die alles tun wollten, um dieses Theater abzubrechen. Und ich dachte, jetzt ist aus. Peimann, der Terrorist, der Sympathisant, wie Heinrich Böll, wie Schlöndorff, ich kriege nie mehr einen Job. Dann kamen die Bochumer und wollten mich haben. Dann habe ich gesagt, ich bin doch so ein Terrorist. Das hat uns in Bochum nie interessiert. Wir haben den Zalek ausgehalten, wir haben den Schaller ausgehalten. Das wird uns gar nicht kommen. Dann bin ich nach Bochum gegangen. Der heutige Bundestagspräsident Lammert behauptet bis heute, vielleicht hat er ja recht, er wäre der Erfinder von Peimann in Bochum gewesen. Es ging auch da nicht ohne Mord und Totschlag aus. Es gab sehr starke Ereignisse, auch der politischen Pression. Ich hatte eine Mitarbeiterin, die Christiane Schneider, die war vorher die Sekretärin von Willy Brandt und Egon Bahr gewesen. Die war jetzt in Bochum bei mir, eben meine Assistentin. Und Christiane sagte plötzlich, also eben hat der Egon Bahr mich angerufen. Der hat gesagt, dass der Bochumer Magistrat, die SPD-Fraktion, in einer Probeabstimmung einstimmig gegen die Vertragsverlängerung von ihrem Chef Peimann ist. Dabei stand alles auf Sieg. Wir waren wirklich das absolut ultimative Theater in Deutschland. Niemand konnte mithalten. Jedes Jahr 2, 3 Nominierungen zum Theatertreffen. Alle waren da, alle wollten uns. Und die SPD-Mehrheitsfraktion stimmt ab, wird nicht verlängert. Damals war der Vogel Kanzlerkandidat von der SPD. Und der hatte am nächsten Tag eine große Wahlkampfveranstaltung in der Jahrhunderthalle in Bochum. Und dann hat er die Genossen aber schwer an die Brust genommen und gesagt, wenn ihr den Beimann rausschmeißt, dann ich will damit nur sagen, das waren nicht nur die Reaktionäre von Stuttgart, Filbinger und Späth und Konsorten, sondern es waren auch die grauen Genossen der SPD, die ein fortschrittliches, linkes, konsequentes, provozierendes Theater nicht wollten. Sie wollten das biedere Stadttheater, wo sie abends mit ihren Muttis hingehen und vor sich hinschlafen konnten. Diese wilde, auch politisch manifeste Arbeit mit vielen Brechts, Heiliger Johann der Schlachthöfe, in einer Fabrik, die dann geräumt wurde vom Bundesgrenzschutz. Man hat mich dort rausgetragen mit Maschinenpistolen im Anschlag. Also das war alles nicht harmlos. Jetzt wurden auch diese Schauspieler sichtbar. Plötzlich war Gerd Voss ein Star. Plötzlich war Martin Schwab ein Star. Kirsten Dehne war die große Diva neben Edith Klever, Amanda Schaubühne. Also da sind wir zu Meistern geworden. Ich wäre gerne geblieben. Es gab das Angebot von Wien, vom Burgtheater. Der Rau, der Ministerpräsident, mit dem ich mehrfach mich getroffen habe, hat gesagt, wir bleiben in Bochum, wenn wir die Ruhrfestspiele dazu kriegen. Und ich wollte gerne mit den Ruhrfestspielen ein Gegen-Bayreuth, ein Gegen-Salzburg machen, also ein politisch zwingendes Theater mit der Ausgangsposition dieses Schauspielhauses Bochum. Und dann kam eben doch Wien. Rau war nicht zu überzeugen, dass wir wirklich bleiben. Er hat gesagt, Peimann, wenn man das Burgtheater kriegt, bleibt doch nicht im Ruhrpott. Da habe ich gesagt, ich bleibe aber im Ruhrpott. Aber ich kann es heute ja leichtsinnig und leichten Herzens sagen, wir wären geblieben. Und er hätte die Macht gehabt, Recklinghausen an uns zu geben. Das hat er nicht gesehen. Also, das war eine tolle Zeit. Manche sagen, es war die beste Zeit. Hermannsschlacht, Nathan der Weise, die ganzen großen Urführungen. Heiner Müller inszenierte selber Auftrag und andere Stücke. Und so entstand dort auch eine Art Exil der DDR-Theaterregisseure. Langer war da, Kage war da, Dresen war da, Tragelehn war da. Also diese ganzen Regisseure, die in der DDR nicht mehr arbeiten durften, kamen nach Bochum. Aber dann kam die Versuchung, diesen Panzerkreuzer in Wien zu übernehmen, das größte Sprechtheater überhaupt, ein Wahnsinn. Und das Theater haben wir dann wirklich aber von Grund auf auseinandergenommen. Das Wort Straßenkampf ist eine nette Umschreibung der Auseinandersetzung. Da kam Peimann mit so einer Truppe von ehemaligen Stuttgartern, Bochumer Schauspielern etwa 20, plus Autoren, Regisseure, Bühnenbildner, Dramaturgen, Presseleuten, Sekretärinnen, Assistentinnen, als eine Art wüster Tsunami über das vor sich hin dümpelnde Burgtheater von 150 Schauspielern. Und dann war plötzlich statt Erika Pluha Kirsten Dehne da. Plötzlich war statt Brandauer Gerd Voss da. Und ich weiß noch, der erste Auftritt einer Inszenierung von mir in diese ganzen wahnwitzigen Streitigkeiten der Kronenzeitung, den Peimann schießen wir im halben Jahr ab, trat Gerd Voss als Richard der Dritte auf die Bühne, war 30 Sekunden auf der Bühne und alle haben gesehen, das ist es. Das ist die Zukunft des Burgtheaters. Also einen solchen Moment habe ich dann nie wieder erlebt, ja. Plus Thomas Bernhard, der dann leider nach Heldenplatz bald starb, plus Einar Schlief, auch ein DDR-Gewächs, und Karge Langhoff und vielen anderen, war das doch plötzlich das Neue. Und nie wieder in den Jahren vorher und nie wieder in den Jahren danach war im Burgtheater so eine Allgegenwart der österreichischen Literatur zu spüren. Wir haben 15 Mal im Monat lebende österreichische Zeitgenossen gespielt im Großen Haus. Nicht im Vestibül, nicht im Akademietheater, sondern im Großen Haus. Und es war immer begleitet von wahnwitzigen Auseinandersetzungen im Haus mit Boykott, mit Attentaten. Einmal hat man dem Gerd Voss und mir auch eine Pralinenschachtel von einem bekannten österreichisch-wienerischen Konditors geschickt und der Voss hat das auf und das war voller Scheiße. Das heißt, die Auseinandersetzung nahm äußerst unappetitliche Formen an und bösartig. Aber dieses große Schiff haben wir durch manchen Sturm geführt und jetzt bin ich in Wien, ich will nicht sagen Nummer eins, aber fast Nummer eins. Ich kann nicht über die Straße gehen, ohne dass auch meine einstigen Feinde heute glücklich sind, wenn sie mich sehen und sind wieder da und kommst doch bitteschön. Und na, natürlich müssen sie den Wein nicht bezahlen und ich fahre sie umsonst im Taxi. Aber es waren viele Schlachten. Und dann kam interessanterweise die Frage, wollen Sie nicht nach Berlin kommen? Und ich konnte mir das aussuchen, ob ich das Deutsche Theater haben wollte oder eben dieses schönste aller deutschen Bühnen, das Berliner Ensemble. Das konnte ich mir aussuchen und kam ans Berliner Ensemble und dachte damals, weil in dieses herrliche Theater, vor dem ich bis zum heutigen Tag eigentlich immer noch Ehrfurcht, auch ein bisschen Angst habe, weil in den ganzen Jahren in Hamburg, in den ganzen Jahren auch in Frankfurt und so weiter, war das immer der heilige Platz hier. Und dass dieses Traumtheater mich jetzt zum Direktor bekam, war für mich selber kaum glaublich, aber schön. Und dann bin ich hierher gegangen und dachte, jetzt gibt es wieder eine neue Hauptstadt. Und diesmal soll es vielleicht nicht ein preußisches Berlin werden, auch kein faschistisches Berlin, sondern diesmal soll es ein Berlin werden, ohne Größenwahn, ohne Mehrheitsanspruch für Europa, sondern ein Berlin zwischen Ost und West. Und hier muss man jetzt was ganz Neues erfinden, ein ganz neues Deutschland. Ich habe mich dann mit dem Schröder und seinen Ministern getroffen, aber die waren daran überhaupt nicht interessiert. Die waren genauso selbstgerecht und cool und emotionslos wie es die Österreicher nie waren. Auch wenn sie die gemeinsten Sachen vorbereitet haben, waren sie doch immer mehr bei der Sache. Während die Berliner lassen sich durch überhaupt nichts erschüttern. Cool, cool, cool, ja, höchstens mal Zynismus. Das heißt, dieses Unternehmen mit diesem Haus, mit dieser Geschichte von Brecht, mit dieser Geschichte von Heiner Müller, dieses Haus der Dichter, das für mich gebaut schien, wirklich in Stellung zu bringen, als großes ästhetisches und politisches und moralisches Kontrollinstitut der Politik dieses Landes, dieser Stadt, ging völlig schief. Das heißt, dieser Plan, Reißzahn zu sein, diese Kontrollinstanz, damit die Träume und der Größenwahn der Deutschen nicht wieder ins Unermessliche und Gefährliche steigt, das ist misslungen. Was aber nicht heißt, dass nicht auch ganz überraschende und herrliche Dinge entstanden sind in Berlin. Meine Feinde sagen, der Peymann führt ja ein Museum und kein Theater. Ich habe das immer als Ermunterung empfunden. Ich glaube, diese Tatsache, dass wir dem sogenannten Trend nie gefolgt sind, sondern immer eine Gegenposition behauptet haben, für viele wirkt das antiquiert. Dann sind wir eben antiquiert. Wenn Sie heute lesen, über einem Museum, über einem Theater, über einem Opernhaus steht, dem Wahren, dem Guten, dem Schönen. Da habe ich früher mal gedacht, ja, was soll denn das? Das ist alles Quatsch. Nein, ich finde es kein Quatsch. Erzählen Sie mal die Wahrheit, wie gefährlich die ist. Erzählen Sie mal die Wahrheit in Moskau. Erzählen Sie mal die Wahrheit in Teheran oder in Istanbul leider. Oder erzählen Sie mal in Deutschland die Wahrheit, die wirkliche Wahrheit. Dem Guten. Erzählen Sie mal das Gute. Wie schnell sind Sie lächerlich? Dem Schönen. Zeigen Sie doch mal das Schöne. Gucken Sie sich mal Berlin an, wie hier gebaut wird. Das Hässliche wird gebaut. Das Schöne durchzusetzen ist eine gewaltige Anstrengung. Dem Wahren, dem Guten, dem Schönen. Das sind doch vollständig glühende Ziele. Alle drei Postulate zu erfüllen, ist doch lebensgefährlich. Und insofern finde ich, ein Museum, das sich dem Wahren, dem Guten und dem Schönen verschreibt, und sei es auch nur ein Theaterchen, wie das von Herrn Peymann, finde ich schon ganz schön eine kleine Bombe. Ja. Der ewige Grantler, der in wenigen Tagen 80 Jahre alt wird. Der Theaterregisseur Klaus Peymann, für die WDR-5-Sendereihe Erlebte Geschichten, hat ihn Sabine Jäger besucht. Nächsten Sonntag an dieser Stelle die nächsten erlebten Geschichten, dann die von Volker Heinz, der als junger Student Menschen half, im Kofferraum aus der DDR zu flüchten, bis die Sache aufflog. Kommenden Sonntag, 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.